Sache. Ich habe mir vor kurzem ein Handy gekauft und ich wollte dir meine Kontaktinformationen durchgeben. Unter folgender Nummer bin ich jetzt Tag und Nacht zu erreichen. 5, 5, Nase. Durchgeben. Unter folgender Nummer bin ich erst Tag und Nacht zu erreichen. 555 Nase.